Abschnitt 12 aus Haman, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Hugo. Gelegentlich der dunklen Handelsgeschäfte auf dem Bahnhof trat in das Leben des jungen Grans noch ein zweiter Freund, ein gleichaltriger, auffallend begabter Bursche, welcher sich ebenfalls auf den Straßenhandel verlegt hatte, Hugo Witkowski. Ein graziöser, schwarzhaariger Junge, schlank, beweglich, mit lebendigen und doch etwas verträumten Augen, sinnlichem Mund und kluger Stirn. Besseres Naturmaterial als so mancher, der niemals aß von des Schierlings betäubenden Körnern. Dieser Witkowski, viel gewandter und nachdenklicher als Hamann, wurde Hamanns großer Hass. Aus vielerlei Gründen. Zunächst aus Eifersucht, da Witkowski den Grans dem Hamann entfremdete. Sodann, weil Witkowski mit Grans gemeinsam den Hamann mehrfach ausnutzte, ihm Geld entlieh und nachher gar nicht oder nur tropfenweise zurückzahlte. Vor allem aber darum, weil mit Witkowski, der keine Neigung zur gleichgeschlechtlichen Liebe zeigte, eine tolle Weiberwirtschaft in Hamanns Behausung einzog. Als der Alte und die zwei Jungen zwei Jahre später vor Gericht standen und in Hamann ein, vom Gericht viel zu spät durchschauter, teuflischer Plan gereift war, die beiden Jungen, den geliebtesten seiner Buhljungen wie den verhasstesten, mit sich in den Tod zu reißen, da zischte Hamann den Witkowski an: »Du bist ja immer hinter mir her gewesen. Du hast dich mir 100-mal zur Liebe angeboten. Aber ich wollte dich nicht. Du warst zu schlecht für mich.« Und der andere erwidert ruhig höhnend: »Ich liebe nur Frauen.« Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Klaus Missfeld.